Sechstens, Reformation und Gegenreformation. Untertitel: Veräußerlichte Kirche, erschüttertes Vertrauen. Werdegang Luthers, Ablasshandel und Thesen, Kaiser Karl V., Luther in Worms und auf der Wartburg, Karls Franzosenkriege, die Tragödie der Reichsritterschaft, der Bauer steht auf, Vordringen der neuen Lehre, Schmalkaldener Bund und Zuspitzung der Gegensätze, Bürgerkrieg, das Augsburger Interim, Moritz von Sachsen, Abdankung des überlisteten und enttäuschten Kaisers, Ferdinand I., Maximilian II., der Kaiser der enttäuschten Hoffnungen, beginnende Gegenreformation, der seltsame Rudolf, Misserfolge der Evangelischen durch inneren Zank und Kursachsens Versagen, die Union und Liga, Sturz des Kaisers. Nachdem die Tätigkeit der Konzile im 15. Jahrhundert erfolglos geblieben, steht auf einmal die kirchliche Revolution vor uns. Am Ende des erbitterten Kampfes zwischen den Hohenstaufen und Innozenz IV. Hatte das Kaisertum seine überragende weltliche Geltung eingebüßt, nachdem es seine geistliche Macht schon im 11. Jahrhundert verloren hatte. Es verblasst zu einer bloßen Zierde, zu einem Machtanspruch, über den die Gewalten der Welt ruhig ihre Entwicklung weitergehen. Nur einmal in der Zeit der Konzilien vermag ihm die Geschicklichkeit Sigmunds eine Art Weltanerkennung zu verschaffen, die sich aber sogleich verflüchtigt, als es dem Kaiser misslingt, die Kirchenreform herbeizuführen. Das im Kampf mit den Hohenstaufen siegreich gebliebene Papsttum gelangt im 14. Jahrhundert in die Abhängigkeit von der französischen Krone und hat seine innere Kraft seit seinem Aufenthalt in Avignon völlig eingebüßt. So erhebt sich schon im 14., mehr aber noch im 15. Jahrhundert gegenüber den offenkundigen Verfallserscheinungen der völlig verweltlichten Kirche der Ruf nach der Reform, deren Zustandekommen durch die Geschicklichkeit und falsch angebrachte Energie der Päpste verhindert wurde. Die Kirche bleibt, besonders in Deutschland und Italien, wo sich die weltlichen Gewalten zum Unterschied von Frankreich während der Konzilsbewegung nur teilweise oder gar nicht eine Einflussnahme gesichert haben, reformbedürftig, und es ist der Stein des Anstoßes geworden. Sie wird vom Volk als lästige Versorgungsanstalt empfunden. Die Familien des deutschen Hochadels erblicken in den Domherrenstellen und Bischofssitzen erwünschte Möglichkeiten der Versorgung für ihre jüngeren Angehörigen. Das Amt wird nur um seine Erträgnisse willen erstrebt. Um die Einnahmen zu erhöhen, sucht man mehrere Ämter zu verwalten. Da setzt man Prokuratoren ein, missmutige und gedrückte Existenzen mit armseligem Gehalt, die nun auf ihre Weise zum Schaden der Kirche ihr oft jämmerliches Einkommen aufzurunden trachten. Auch das Streben nach guter Vorbildung für die kirchlichen Ämter sinkt. Der Rentenempfänger braucht ja schließlich keine besondere geistliche Schulung. Er ist froh, wenn er von der unangenehmen Begleiterscheinung seiner Einnahmen, dem geistlichen Amt, wenig Belästigung in seinem sonstigen Leben erfährt. So sinkt die Bildung des Klerus und er ist längst nicht mehr der Vertreter der Wissenschaften und Künste, weder im höchsten Sinne des Wortes noch in den bescheidenen Kenntnissen der Schule. Eine solche Kirche kann auch nur eine äußerliche, sich in materiellen Leistungen erschöpfende Frömmigkeit finden. Ihr unheimlicher Reichtum bedeutet ein wachsendes Ausgesetztsein und ein mächtiges Hindernis für wahre Frömmigkeit. Zur Empörung der deutschen Nation münden unter den mannigfaltigsten Namen hohe Abgaben nach Rom und werden dem deutschen Leben entzogen. Deutschlands Kirche ist zur Provinz welscher Ausbeutungssucht geworden. Fremde Geistliche erhalten zu ihrer würdigen Ausstattung eine oder mehrere Pfründen in Deutschland, dessen Boden sie vielleicht nie betreten. Das sind die berüchtigten Reservationen des Papstes, sein Verfügungsrecht über die oft reichsten und bedeutendsten deutschen Kirchenstellen. Ein Maximilian muss sich zeitlebens mit seiner Finanznot herumschlagen, während ein Vielfaches dessen, was er schließlich bewilligt erhält, nach Rom wandert. So häuft sich immer mehr Zündstoff der Empörung auf. Eine zahllose Geistlichkeit und zahlreiche Klöster verwalten das geistliche Leben. Allein Nürnberg zählt 7 Mönchs- und 2 Nonnenklöster. Dieser ganze Apparat, dem 6 Erzbischöfe und über 30 Bischöfe in Deutschland vorstehen, erschöpft sich in Äußerlichkeiten. Das ganze religiöse Leben ist nur noch eine Registratur für die Werke der Barmherzigkeit, die mit größter Veräußerlichung um des Seelenheils willen dargebracht werden. Auch an den geistigen Fundamenten der Kirche, wie sie die Scholastik des Mittelalters geschaffen hatte, rüttelt die neue Zeit. Die Scholastik war eine Lehre der Disziplin, strenger Unterordnung des eigenen Denkens unter Dogma und Kirchenlehre und verbot selbstständiges Forschen. Die geistigen Kräfte des Menschen sind von ihr nur logisch-formal geschult worden, nicht zu eigenem Denken, sondern zur Verteidigung der Autorität der Kirche. Schon die Mystik, die im 14. Jahrhundert in Meister Eckhart, Johannes Tauler und Heinrich Suso ihre überragendsten Vertreter gefunden, war eine stille Opposition, weil ihre Anhänger die Gottheit aus dem Herzen heraus erfassen wollten. Nun aber geht vollends eine neue Richtung in siegreichen Ansturm durch Deutschland. Der Humanismus, der überall an die Antike anknüpft, hat von vornherein sein Fundament außerhalb des Christentums. Ihm schwebt die Hochblüte der antiken Wissenschaft vor Augen, er fühlt sich durch sie zum Wetteifer angespornt. Die asketische Welt ist für ihn versunken. Seine neue Weltfreude regt sich über alle Hemmungen und Vorschriften hinweg und macht auch vor den Kirchlichen nicht Halt. Und wie man ernst an die Arbeit geht, das eigene Leben nachzuprüfen, um Veraltetes und Unwahres auszuscheiden, geht man sehr unbefangen an die Betrachtung mancher kirchlicher Lehrmeinungen. Wenn sie auch äußerlich der Kirche weiter angehören, zuckt doch über das Antlitz dieser Weltweisen ein Spott, der uns anzeigt, dass sie im Herzen nicht mehr auf dem Boden des alten kirchlichen Glaubens stehen.